Tatsächlich fordern heute Wissenschaftler, kleine Grundbesitzer und indigene Gemeinschaften aus allen Regionen der Tropen, man solle sich von der gefährlichen Welt der maximalen Produktivität abwenden, die durch die europäisch-amerikanischen Erwartungen an genetisch veränderte Pflanzen, Monokulturen und marktwirtschaftliche Nachfrage begünstigt wird. Stattdessen solle man auf die Sicherheit setzen, die die vielen verschiedenen traditionellen Getreide- und Gemüsesorten, landwirtschaftlichen Systeme und die auf der erweiterten Familie beruhenden gesellschaftlichen Netzwerke bieten. Diese frühere Praxis der Lebensmittelproduktion ist auch der Grund, warum wir ganz zu Beginn dieses Hörbuches kleine Dörfer an den Ufern des Amazonas kennengelernt haben, die noch heute auf der fruchtbaren, von Menschen gemachten dunklen Erde des Amazonasbeckens liegen und kleine Maniok- und Maisfelder mit Gruppen wilder Paranussbäume und Palmen kombinieren. Zwar herrscht vielfach die Ansicht, landwirtschaftliche Anbauflächen und Rodung seien der wichtigste Weg zu einer angeblichen Zivilisation und Erschließung. In Wirklichkeit legen aber die Jahrtausende alten landwirtschaftlichen Methoden, deren Spuren sich überall auf der Welt in den Böden der tropischen Wälder erhalten haben, ganz andere nachhaltigere Wege zur Lebensmittelproduktion nahe, insbesondere da die Tropen und ihre Bewohner zunehmend durch das instabile Klima gefährdet sind. Bis 2050 werden 70% der Weltbevölkerung in urbanen Ballungsräumen leben und ein großer Teil davon wird sich auf die Tropen konzentrieren. Deshalb müssen wir auch der Tatsache ins Auge sehen, dass die Städte und ihre Infrastruktur zunehmend mit den tropischen Wäldern in Konflikt geraten. Eine hohe Dichte von Menschen, Straßen, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Häusern und Industrie, wie beim europäisch-amerikanischen Ideal einer Stadt, scheint sich mit tropischer Nachhaltigkeit nicht zu vertragen. Wie wir aber in Kapitel 9 erfahren haben, bieten die archäologischen Funde in den Tropen auch hier möglicherweise einige Lösungen. Insbesondere das agrarbasierte Städtewesen niedriger Dichte, wie man es in Kambodscha, Nord- und Mittelamerika, dem Amazonasbecken und Sri Lanka beobachten kann, liefert Vorbilder dafür, wie sich Menschen in geringer Dichte über eine Landschaft verteilen können und wie die Verflechtung der Lebensmittelproduktion mit urbanen Einrichtungen, Verwaltungen und Wohnungen gelingen kann. Auch Benin City und andere vorkoloniale, ummauerte Städte in Westafrika zeigen, wie ein gut organisiertes System aus städtischen Zentren, wildem Wald, landwirtschaftlichen Nutzflächen und Brachland eine große Bevölkerung nicht nur vor eindringenden Feinden schützen kann, sondern auch vor Lebensmittelknappheit, einem Mangel an fruchtbaren Böden und dem Verlust lebenswichtiger Waldökosysteme. Heute richtet sich das wissenschaftliche Interesse auch wieder auf die Bodenbearbeitung, die man in vielen in dieser früheren tropischen Stadtlandschaften entwickelte und nutzte, um eine große Bevölkerung zu versorgen. Im Vergleich zu ihren modernen Entsprechungen standen solche Methoden zwar in einem ganz anderen Umfeld und sozioökonomischen Zusammenhang. Die archäologischen Beispiele werden aber in der Stadtplanung des 21. Jahrhunderts aktiv genutzt und gefördert, wenn man neue, nachhaltige Konzepte für Städte entwickeln will, die widerstandsfähiger gegen Klimaschwankungen und Naturkatastrophen sind und lokal eine größere Sicherheit bieten, was Nahrungsversorgung und Existenzgrundlagen betrifft. Insbesondere machen sie deutlich, wie eine geplante Mischung aus grünen und städtischen Räumen im Gegensatz zu der ungeregelten Entwicklung, die man heute überall in Lateinamerika und Südostasien beobachtet, ein besseres Modell für tropische Städte darstellt. Außerdem verdeutlichen die Ballungszentren der Vergangenheit, wie wichtig lokales Eigentum, Beratung und Engagement sind. Wenn tropische Ballungsräume auf lange Sicht Erfolg haben sollen, dürfen Entscheidungen nicht von oben herab durch wirtschaftliche und politische Minderheiten getroffen werden.